Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wundern Sie sich jetzt nicht, dass ich dieses Ding anhabe. Sie sind hier auf keinem Konzert von Michael Jackson, sondern sind immer noch bei Alpha Centauri. Wir sind hier bei den Life Science Tagen. Life Science, also ist ja Neuhochdeutsch, heißt eigentlich Lebenswissenschaften. Und Alpha Centauri als Sendung über Astronomie und für alle diejenigen, die gerne wissen wollen, was im Himmel vorgeht, beschäftigt sich als erstes wichtigstes Thema natürlich damit, wie hat alles angefangen. Und ich habe schon ein paar Mal gemerkt, dass also die Zuschauer offensichtlich extrem daran interessiert sind zu erfahren, was vor dem Anfang gewesen ist. Ich habe mich schon ein paar Mal bemüht, mit E-Mails, Telefongesprächen und Zeitungsartikeln dagegen zu argumentieren, aber offensichtlich glauben sie mir nicht, dass man eigentlich darüber nichts sagen kann. Also gemäß Wittgensteinscher Parole, worüber man nichts weiß, sollte man schweigen. Wir wollen jetzt nicht 15 Minuten schweigen, reden wir darüber, was war vor dem Big Bang. Es geht um die entscheidende Frage, ob wir irgendetwas darüber erfahren können, was vor dem Beginn der Welt gewesen ist. Wie soll das funktionieren? Ja? Der Beginn der Welt ist immer der Beginn von allem. Der Beginn der Welt ist der Beginn der Naturgesetze sogar. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Also nehmen wir folgenden Fall. Eine Erbsensuppe. Ja, also ein schöner grüner Brei. Besteht aus allen möglichen Bestandteilen. Und jetzt sollen Sie herausfinden, wer die Suppe gekocht hat. So ungefähr ist die Frage nach dem Anfang der Dinge. Schauen wir ins Weltall raus. Was wir heute sehen, sind Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen, Galaxien-Super-Superhaufen. Und was wir sehen, ist immer ein Blick in die Zeit zurück. Warum? Weil sich die Informationen eben nur und höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Bis auf eine Ausnahme, wie ich gelernt habe von Douglas Adams, schlechte Nachrichten breiten sich schneller aus als das Licht. Also, wenn wir in die Zeit zurückblicken, dann blicken wir immer tiefer und tiefer in die Geschichte des Universums hinaus. Und der Big Bang wäre der Anfang der Dinge gewesen. Wir können heute zurückschauen bis 300.000 Jahre vor dem Big Bang. Alles, was davor war, also die Zeit Null bis 300.000 Jahre, ist für uns zunächst einmal von der Sichtbarkeit völlig unsichtbar. Wir können nur spekulieren darüber, was passiert ist, beziehungsweise wir können aus der Erbsensuppe, und diese Erbsensuppe ist ziemlich heiß gewesen vor 300.000 Jahren, herauslesen, welche Bestandteile sie gehabt hat. Okay, jetzt ist es aber so, die Erbsensuppe ist also ziemlich alt, nämlich 300.000 Jahre vor dem Big Bang heißt, die Erbsensuppe ist 14,5 Milliarden Jahre alt. Jetzt passiert was Merkwürdiges. Wenn wir jetzt in der Zeit vorgehen, also langsam auf uns zugehen in der Zeit, also die Objekte betrachten, die näher sind an uns, dann scheint diese Erbsensuppe sich in ihre Bestandteile zu zerlegen. In Erbsen, in Salz, in Essig, in Kartoffeln, ein bisschen Speck. Die Erbsensuppe löst sich auf in ihre Bestandteile. Und am Ende liegen alle Bestandteile dieser Erbsensuppe praktisch vor uns und wir sehen die einzelnen Bestandteile exakt nach. So, wollen wir die Physik des Big Bangs kennen, dann legen wir diese ganzen Bestandteile zusammen und kriegen am Ende diesen grünen Brei raus. Nur, der Big Bang war so heiß, dass keine Salzatome übrig bleiben, keine Moleküle, also Natrium und Chlor zum Beispiel, Natriumchlorid. Es bleiben auch keine Erbsen übrig. Es bleibt nichts davon übrig, sondern die Atome werden in ihre Einzelteile zerlegt. Der Big Bang war so heiß, dass am Ende nichts mehr bleibt, außer einer äußerst homogenen Verteilung von Teilchen. Und sonst überhaupt nichts. So. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie leben in einer gelben Welt und sind selber gelb. Total gelb. Sie sind gelb, die Welt ist gelb, alles ist gelb. Sie haben keine Möglichkeit festzustellen, ob die Zeit vergeht. Warum nicht? Nun ja, die Zeit ist ein Messvorgang, dass sich etwas verändert. Wenn Sie gelb sind, die Welt gelb ist, woher wollen Sie? Sie würden noch nicht mal was anderes denken als gelb. Sie würden noch nicht mal darüber nachdenken, ob es eine Zeit gibt, denn schon allein der Gedanke würde in Ihnen so viel Energie verbrauchen, dass Sie zum ersten Mal feststellen könnten, es gab ein Vorher vor dem Gedanken und es gab ein Nachher nach dem Gedanken. Während des Big Bangs gibt es nichts. Warum ist das so? Erinnern Sie sich noch an die Erbsensuppe? Die Erbsensuppe hat sich aufgelöst in ihre Einzelteilchen. Total. Die Temperaturen sind so hoch, so extrem hoch, dass nichts mehr davon übrig bleibt. Gar nichts. die Welt ist gelb gewesen, sozusagen. Es gab keine Zeit und wenn Sie keine Zeit haben, also jetzt nicht in dem Sinne, dass Sie keine Zeit haben, wir haben Zeit, wenn Sie keine Zeit haben, dann gibt es auch keinen Raum. Denn um einen Raum zu durchmessen, müssen Sie einen Vorgang erleben können, der Ihnen was wie Fortbewegung erlaubt. Der Big Bang hat also keine Zeit, er hat keinen Raum, er selbst. Während des Big Bangs sind weder Zeit noch Raum definiert. Sie würden, wenn Sie in die Gegend des Big Bangs kämen, noch nicht mal einen Gedanken darüber verlieren können, was vor dem Big Bang gewesen ist, weil Sie sich selber völlig aufgelöst haben. Der Big Bang ist der Beginn von allem, also auch der Beginn der Naturgesetze, die dieses Universum regieren. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, irgendeine Aussage zu machen von vor dem Big Bang, weil vor dem Big Bang gibt es nicht. Keine Chance. So, ist das soweit jetzt klar? Na? Emnit hat im letzten halben Jahr eine Umfrage gemacht über UFOs, Astrologie und so weiter, Esoterik, und auch die Frage gestellt, ob man jemals in der Lage sein wird, mit Hilfe von quantentheoretischen Rechnungen etwas zu erfahren aus der Zeit vor dem Big Bang. 40% der Bundesbürger sind der Meinung, dass man mit naturwissenschaftlichen Ergebnissen etwas erfährt über eine Zeit, die vor der Zeit gelegen hat. Das muss ich mir vorstellen. Aber gemäß dem alten Ausspruch, wer die Quantentheorie verstanden hat, oder wer sagt, er hätte die Quantentheorie verstanden, der hat sie nicht verstanden. Was für eine Theorie, die davon ausgeht, dass man im Wesentlichen unwissend sein muss, damit man etwas versteht. Ist es genau der Punkt. Während die Welt also schrumpfte, das habe ich Ihnen ja gar nicht erzählt, brauche ich Ihnen auch gar nicht zu erzählen, nicht? Also die Welt expandiert heute, also ist sie früher viel kleiner gewesen, das war ja die Geschichte mit dem Bang, also diesen Knall, den keiner gehört hat. Als die Welt also in sich zusammenschrumpfte und immer heißer wurde und immer dichter wurde, also denken Sie an die Erbsensuppe wurde immer weniger grün, am Ende bestand sie nur noch aus Teilchen und immer heißer wurde, ja? Zu dieser Zeit war der Raum so eng, dass diese Unwissenheit, oder die Quantentheorie spricht auch von der Unschärfe, dass diese Unschärfe so groß wurde, dass sie nicht mal mehr wüssten, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Sie wüssten nichts mehr, weil sie sich völlig aufgelöst hätten in Wellen. Also die Erbsensuppe, die eben noch aus einem See von Teilchen bestand, die gelbe Welt, in der das Teilchen selber gelb war, hat sich aufgelöst in Wellen. Der Raum, also hier, ja, wo man richtig fest drauf steht, der Raum fängt an zu schwanken. Eine Messung von einem Punkt zum anderen wird unmöglich. So, und diese Welt, die kann man gerade noch mit Ach und Krach quantentheoretisch beschreiben. Das ist die sogenannte Planck-Welt. Und was davor war, tja, weiß kein Mensch. Kann man auch nicht wissen. Ja? Woher? Weil es kommen keine Informationen aus diesem Teil. Noch nicht einmal theoretisch würde irgendeine Information zu mir oder zu Ihnen oder zu irgendjemandem kommen. Man kann also nicht wissen, wie der Beginn des Alls wirklich gewesen ist. Mit anderen Worten, es gibt eine Zeit T Planck, ja, Wellen. Danach schlug das Universum aus irgendwelchen Gründen, das ist Gegenstand ganz anderer Sendung, da müssen wir uns mal bei Gelegenheit darüber unterhalten. Danach fing das Universum an zu expandieren. Und dann ging es los. Aber das ist geschenkt. Wir wollen ja zurückgehen. Es gibt also eine Zeit T gleich Null gar nicht. Es tut mir leid. Also, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Es ist jetzt, an dieser Stelle kann man es eigentlich nur mit Wittgenstein halten, da muss man schweigen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, etwas über diese Zeit T gleich Null zu erfahren. Keine Chance. Ja, warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil zum Beispiel Leute der Meinung sind, Naturwissenschaften wären so eine Art Ersatzreligion. Ne? Wenn man den Naturwissenschaftlern nur genügend Gelegenheit gibt, dann werden die schon die Welt im Ganzen erklären. Oder um es mit Goethe zu sagen, auch das, nicht nur das, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern sogar das, was die Welt insgesamt bestimmt hat, also die Anfangsbedingungen. Denn das ist ja die Frage. Was war vor dem Big Bang, ist die Frage, hat da einer an den Rädern gedreht, also die Naturgesetze von vornherein festgelegt, um dann zum Beispiel 15 Milliarden Jahre später so eine Spezies auf einem Planeten entstehen zu lassen, die dann anfängt, darüber nachzudenken, was vorher gewesen ist? Oder nicht? Oder war das alles nur Zufall? Dann gibt es den Begriff des Quantenschaums. Ne? Also erinnern Sie sich, Heisenbergsche Unschärferelation, Erbsensuppe, weiß, gelb und jetzt sind wir im Schaumbad. Also, wir erzeugen ein Quantenvakuum. Vakuum, ich habe es im Kopf, aber ich komme nicht drauf, merken Sie es? Also, ich bin ein Quantenvakuum. Jedes dieser Quantenvakua kann ein Universum erzeugen. Blub. Die meisten gehen ein. Die meisten sind zu schwer und brechen wieder in sich zusammen. Es gibt ein paar, die explodieren. Das kennen Sie aus der Badewanne. Haben Sie noch eine Badewanne? Also heute wird ja im Allgemeinen nur geduscht. Aber früher gab es ja noch Badewannen. Und dann hat man schon mal so einen Badeschaum da reingelegt und dann entstand Schaum. Und bei den Schaumbläschen kann man also sehen, wie die meisten gehen kaputt und manche wachsen an. Und unser Universum ist offensichtlich 15 Milliarden Jahre lang nicht kaputt gegangen. Also machen sich keine Gedanken, es wird auch nicht kaputt gehen. Aber die Theorie, es gibt tatsächlich Leute, die sich darüber Gedanken machen, was davor gewesen sein könnte, obwohl, ja wie gesagt, man eigentlich darüber schweigen sollte, aber ich erzähle Ihnen das mal so, wir sind ja unter uns, dass jede dieser Blasen des Quantenschaums ein Universum abliefert. Also Paralleluniversen. Viele verschiedene probieren einfach durch. Das eine Universum macht keine Sterne, weil die Gravitation zu schwach ist. Das andere Universum kriegt keinen elektrischen Strom, weil die Elektronen sich nicht um die Atome herum bewegen und. In dem einen Universum gibt es keine Kernenergie, in dem anderen Universum gibt es keine Lebewesen und so weiter. Und nur eines hat es geschafft, so aufzugehen. Das heißt, wie soll man sagen, also ich will ja jetzt keine theologische Sendung hier machen, aber vielleicht hat der liebe Gott ja gebadet, als er das Universum gemacht hat. Dass also das Universum quasi nur so eine von vielen verschiedenen Blasen ist. Also jetzt mal bildlich gesprochen, ist natürlich Quatsch, aber wie soll man sich das sonst vorstellen? Denn die Welt, von der ich hier versuche, verzweifelt mit Händen und Füßen zu reden, ist eine Welt, in der es weder Hände noch Füße gibt und vor allen Dingen keine kausalen Zusammenhänge mehr. Ja? Die Quantenwelt, Heisenbergsche Unschärferelation, nochmal, Erbsensuppe, gelb, alles weg, alles fängt an zu schwingen. Ja? Die Quantenwelt hat keine Ursache und Wirkung. Erinnern Sie sich noch, Ursache und Wirkung. Erst kommt die Faust, dann kommt der Schmerz. In der Quantenwelt kommt der Schmerz erst und dann. Ja? Also es gibt keine genauen Messungen mehr. Und auf diese Art und Weise ist man in diesem Bereich der Physik. Und dieser Bereich der Physik gehört zu den interessantesten Bereichen überhaupt. Nämlich die Frage, was war vor dem Big Bang, ist die Frage auch, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist sie nicht irgendwie anders? Gab es, wie gesagt, jemanden, der am Anfang diese vier Drehschräubchen eingesetzt hat? Oder ist das alles nur Zufall? Oder was? So, ich hoffe, dass wir jetzt einigermaßen klar sind. Es gibt Fragen, die können von einem Naturwissenschaftler nicht beantwortet werden. Prinzipiell nicht. Die liegen einfach außerhalb seiner Möglichkeiten. Und ich möchte an der Stelle nochmal erinnern, dass Naturwissenschaften ja auch nicht wirklich die ganze Welt beschreiben können. Begriffe wie zum Beispiel Liebe sind naturwissenschaftlich nicht aufzulösen. Ja? Wenn Neurologen anfangen würden, würden mir erklären, dass ich meine Frau liebe, liegt im Wesentlichen an irgendwelchen Neurotransmittern, die oben in meinem Gehirn hin und her laufen, dann fände ich das nicht gut. Ja? Ich fände es eigentlich auch nicht vollständig. Ja? Einen schönen Sommerabend zu erleben mit einer Person, die man liebt, ist was völlig anderes, als zu beschreiben, dass die Photonen der untergehenden Sonne gerade auf die Oberfläche meines Auges prallen, dort eine chemische Reaktion auslösen, die letztlich zu meinem Wohlbefinden führt. Wenn wir also dazu Naturwissenschaften missbrauchen, dann machen wir sie kaputt. Naturwissenschaften sind eine wunderbare Methode, die Welt zu beschreiben, aber sie sind nicht die Methode, die allerletzten Fragen zu beantworten. So, das war es hier von der Life Science. Von der Life Science Veranstaltung sind jetzt hier noch viele Leute da. Die haben die Gelegenheit, mir direkt Fragen zu stellen. Das können Sie ja nicht, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal.